Erster am Morgen haben die Priester und die alten Männer einen Plan gemacht. Sie haben Jesus gefesselt und zu Pilatus gebracht. Zweiter Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Jesus sagte, ja, das bin ich. Dritter, die Priester sagten viele schlechte Dinge über Jesus. Vierter Pilatus fragte Jesus noch einmal, antwortest du nicht? Hörst du nicht, was sie sagen? Fünfter, aber Jesus sagte nichts mehr. Pilatus war sehr überrascht. Sechster, jedes Jahr zum Fest durfte Pilatus einen Gefangenen freilassen. Die Leute durften sich einen Gefangenen aussuchen. Siebter, ein Mann namens Barabbas war im Gefängnis. Er hatte mit anderen Männern zusammen Menschen getötet. Achter, die Leute kamen zu Pilatus und baten ihn, einen Gefangenen freizulassen, so wie immer. Neunter, Pilatus fragte, wollt ihr, dass ich den König der Juden freilasse? Zehnter, Pilatus wusste, dass die Priester Jesus nur aus Neid gefangen genommen hatten. Elfter, aber die Priester sagten den Leuten, sie sollten lieber Barabbas freilassen. Zwölfter, Pilatus fragte die Leute, was soll ich dann mit dem Mann machen, den ihr den König der Juden nennt? Dreizehnter, die Leute schrien, kreuzigt ihn. Vierzehnter, Pilatus fragte, was hat er denn Schlimmes getan? Aber die Leute schrien noch lauter, kreuzigt ihn. Fünfzehnter, Pilatus wollte den Leuten gefallen. Er ließ Barabbas frei. Aber Jesus ließ er auspeitschen und kreuzigen. Sechzehnter, die Soldaten brachten Jesus in den Hof, das war das Haus von Pilatus. Sie riefen alle Soldaten zusammen. Siebzehnter, sie gaben Jesus ein rotes Kleid und setzten ihm eine Krone aus Dornen auf den Kopf. Achtzehnter, sie begrüßten ihn und sagten, Hallo, König der Juden. Neunzehnter, sie schlugen Jesus mit einem Stock auf den Kopf. Sie spuckten ihn an und knieten vor ihm nieder, um ihn zu verspotten. Zwanzigster, nachdem sie Jesus verspottet hatten, zogen sie ihm das rote Kleid aus und gaben ihm seine eigenen Kleider wieder. Dann führten sie ihn weg, um ihn zu kreuzigen. Einundzwanzigster, ein Mann namens Simon kam vom Feld. Er kam aus der Stadt Kyrene. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz von Jesus zu tragen. 22. Sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgatha. Das bedeutet Schädelstätte. 23. Sie gaben Jesus Wein mit bitteren Kräutern. Aber Jesus wollte ihn nicht trinken. 24. Sie kreuzigten Jesus. Dann losten sie seine Kleider aus, um zu sehen, wer was bekommt. 25. Es war 9 Uhr morgens, als sie Jesus kreuzigten. 26. Sie schrieben eine Tafel und hängten sie an das Kreuz. Darauf stand, der König der Juden. 27. Sie kreuzigten auch zwei Verbrecher mit Jesus. Einer war rechts von ihm, der andere links. 28. So wurde erfüllt, was in der Bibel steht, er wurde wie ein Verbrecher behandelt. 29. Die Leute, die vorbeigingen, beleidigten Jesus. Sie schüttelten den Kopf und sagten, du wolltest den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. 30. Rette dich selbst. Komm herunter vom Kreuz. 31. Auch die Priester und Schriftgelehrten verspotteten Jesus. Sie sagten, er hat anderen geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. 32. Er ist doch der Christus, der König von Israel. Soll er doch vom Kreuz herunterkommen, damit wir es sehen und glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt wurden, beleidigten ihn. 33. Um 12 Uhr mittags wurde es dunkel im ganzen Land. Es blieb dunkel bis 3 Uhr nachmittags. 34. Um 3 Uhr rief Jesus laut, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 35. Einige Leute, die dabei standen, hörten das und sagten, hört, er ruft Elia. 36. Einer lief weg, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Er sagte, wartet, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herunterzuholen. 37. Jesus schrie laut und starb. 38. Der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Teile, von oben bis unten. 39. Der Hauptmann stand vor Jesus. Er sah, wie Jesus starb. Da sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. 40. Auch einige Frauen waren da und sahen alles von Weitem zu. Maria Magdalena war dabei, und Maria, die Mutter von Jakobus dem Jüngeren und von Joses, und Salome. 41. Sie waren Jesus schon in Galiläa gefolgt und hatten ihm geholfen. Viele andere Frauen waren auch mit Jesus nach Jerusalem gekommen. 42. Es war schon Abend. Es war der Tag vor dem Sabbat. 43. Josef kam aus der Stadt Arimathea. Er war ein wichtiger Mann im Rat. Er wartete auch auf Gottes Reich. Er traute sich, zu Pilatus zu gehen und um den Leichnam von Jesus zu bitten. 44. Pilatus war überrascht, dass Jesus schon tot war. Er rief den Hauptmann und fragte ihn, ob Jesus schon lange tot sei. 45. Der Hauptmann sagte, dass Jesus tot ist. Da erlaubte Pilatus Josef, den Leichnam von Jesus zu nehmen. 46. Josef kaufte ein Tuch. Er nahm den Leichnam von Jesus herunter, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann rollte er einen Stein vor die Tür des Grabes. 47. Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus, sahen zu, wo Jesus hingelegt wurde.